Servus. Hi. Guten Tag. Oh, wir sind ausgeregt. Oh, hallo, wer ist das denn? Heute eine ganz besondere Folge. Fast schon was, wovon wir eigentlich vom ersten Tag an träumen, ja, würde ich fast sagen. Wir haben nämlich eine Mensa-Mitarbeiterin sogar, die Lisa. Hey. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Und wir haben gerade schon festgestellt, du warst schon mal in unserem Studio tatsächlich schon mal was aufgenommen. Naja, aufgenommen. Eine Single. Eine Single, ja, genau. Deine Single-Auskopplung damals im Jahre 2008. Nein, sie war schon mal bei uns in der WG, auf einer WG-Party, hat sie festgestellt, als sie hier reingekommen ist. Ja, freiwillig klein. Ja, so sieht's aus, ja. Und wie war die WG-Party? Die WG-Party war gut. Also, ich kann mich noch ganz genau an den Flur erinnern. Der Rest ist ein Blackout, aber ansonsten dann war sie wohl gut dann. Ja, sehr gut. Der Flur ist auch genial. Ha? Der Flur ist auch gut für eine Party, ja. Das stimmt. Aber genug von unserem Studio. Zurück zur Mensa. Ja, Lisa, vielleicht, bevor wir jetzt hier irgendwie in die Pläne einsteigen, müssen wir natürlich ein bisschen mit dir reden. Ja. Vielleicht kannst du mal sagen, was machst du eigentlich in der Mensa? Also, ich bin Küchenhilfe in der Mensa. Okay. Und fange da morgens an mit Gemüseschnibbeln und Vorbereiten und genau die Linie richten, wo es dann Essen 1 und 2 gibt. Das Besteck rauslegen zur Ausgabe oder die Wägen vorbereiten. Sowas, genau. Und dann ist Mittagsausgabe. Da sind wir ja alle wild verteilt. Ja. Und danach wird geputzt, wenn das vorbei ist. Ja. Ah, okay. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Also okay. Das heißt, von wann bis wann geht dann der klassische Mensa-Tag für dich? Der klassische Mensa-Tag geht von 7:30 bis um 4:15. Okay, also quasi 9 to 5. Ja. Ungefähr. Nur früher auch. Ja, genau. Ja, ah, okay, also es ist halt sehr abwechslungsreich, finde ich. Also, weil wir halt morgens quasi unten im Keller sind. Das habt ihr ja alle schon gesehen. Ja. Ne? Ist auch schon so schön kühl, oder? Ja, also ja. Im Vergleich zu oben das. Ja, ja, genau. Mittags wird es schon heiß. Und gerade jetzt mit den Masken, aber ja, was muss, das muss. Okay. Ja. Und wie lange arbeitest du schon? Seit 2,5 Jahren jetzt. Okay. Ich bin quasi eine noch von den Neuen. Ah, es ist ein eingespieltes Team, das da am Start ist. Ja, eigentlich schon, gell? Man kennt schon so ein paar Gesichter auf jeden Fall, die schon sehr lange da arbeiten. Ja, ja. Wie lange geht ihr jetzt in die Mensa schon? Peinlich. Länger als gedacht, oder was? 6 Jahre. 7 Jahre sind es bei mir, glaube ich, tatsächlich. Okay. Ich würde sagen, ja, 6 mit dem Jahr. Ja. Also, eine ganz lange Zeit, ja. Ja. Oh, jetzt kommen hier ganz schön nostalgische Blicke ausgetauscht. Es gab ja auch diverse Veränderungen so. Ich meine, der Preis hat sich erhöht. Ja. Es gab neue Essen in der Zeit. Ja. Ja, aber durch Corona gab es ein einschneidendes Erlebnis. Schon krass. Es gibt eben ein paar Sachen, die eben Klassiker sind, die man schon seit ersten Tagen kennt. Aber so Bowls oder sowas zum Beispiel, ne? Das hat man damals noch gar nicht gekannt. Genau. Das hat man gar nicht geträumt. Bowl. Da wäre man vielleicht damals sogar noch skeptisch gewesen. Da kommt gerade aus seinem Dorf raus. Zeug. Kommt gerade aus seinem Dorf raus und zieht nach Freiburg. Da war man noch nicht ready für die Bowl. Wahrscheinlich wäre das so. Okay, und wie bist du zum Mensa gekommen? Also hast du einfach gedacht, oh ja, die Mensa, warum nicht? Ja, im Prinzip. Ich habe ganz klassisch in der, war das glaube ich die Zypresse, habe ich eine Anzeige gelesen. Okay. Und war vorher schon mal quasi in der Gastro tätig und dann habe ich gedacht, Mensa, das stelle ich mir cool vor. Also, weil sich das immer so riesig angehört hat irgendwie. Also, ja, genau. Und stand schon in der Anzeige quasi drin, dass es die Mensa Rempertstraße ist? Oder stand, weil du das so ein bisschen verklausuliert? Großgastronomie sucht. Nee, das war, ich meine, schon, also es war halt vom Studierendenwerk annonciert und da stand schon auch Küchenhilfe in der Mensa, aber welche Mensa das dann im Prinzip werden würde, stand da noch nicht drin. Das hätte auch ein Littenweiler sein können. Genau, hätte es auch sein können. Das hätte mir natürlich nicht so gut gefallen. Aber also wenn, dann will man halt schon in der Rempertstraße sein. Ja, ich auch sagen. Warst du auch schon in anderen Mensen mal essen? Oder, Ja. Also im Institutsviertel glaube ich sogar nur einmal, aber Littenweiler war ich früher öfters. Und genau, ja. Okay. Aber nur zum Essen dann. Das heißt, du hast noch nie fremd gekocht? Nee, tatsächlich nicht. Ich koche ja auch nicht. Aber gut, ja. Aber du machst die wichtigste Arbeit. Ja, der Vorschritt des Kochens. Ja. Das ist, was so viel Liebe und Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Ja. Ja. So, ja. So sehe ich das, ja. Also kochen, um mal die Arbeitsteilung in der Küche zu klären, kochen tun quasi die Köche. Ja. Und ihr seid quasi für die Vorbereitung zuständig? Genau, ja. Ah ja, okay. Und die müssen dann nur noch alles zusammen lernen? Genau, ja. Also auch chillig für die eigentlich, gell? Naja, die müssen halt ständig so mit so einem riesen immer so wenden und so, so diese Maultaschen so wenden, zack, dass ob alle, oder die Gnocchi, dass die alle angebraten sind. Aha. Und es ist halt so stressig, dass es halt nicht für jedes Gnocchi. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig würdest du deinen Job beschreiben? 10 super stressig. 1. Ja, das kommt immer drauf an. Also jetzt vor Corona war es schon, also da hat man schon gemerkt, dass die Anzahl der Gäste steigt und dass auch mittags echt mehr los ist. Also meinst du jetzt speziell, weil das hatten wir ja schon festgestellt, speziell seitdem so die UB so eine feste Größe jetzt ist in der im Unizentrum, im Campus sozusagen, weil als die da noch nicht war. Ja, aber die Zeiten kenne ich ja gar nicht. Das ist stimmt, ein bisschen, klar. Ja. Aber es gab tatsächlich einen Anstieg. Ja, also ich finde, also ich meine, ich bin ja jetzt erst, wie gesagt, 2,5 Jahre dabei und ich finde schon, dass sich da vor allen Dingen im letzten Jahr schon was getan hat und dass es schon mehr geworden ist. Okay. Ja. Kann ich gut nachvollziehen eigentlich. Also ich meine, wie lange gibt es die Bowl? Ein halbes Jahr? Meinst du, das war ein richtiger Pull-Faktor für die Mensa? Hat richtig Leute angezogen? Nicht richtig, aber ich meine, schon vielleicht ein bisschen mit. So. Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Weil ich meine, das ist ja schon interessant, das war ja, wenn du sagst vor Corona, das war so der Winter über, wo ja viele Leute dann auch nicht draußen essen können, was vielleicht auch ein Faktor ist, warum die da essen. Ja. Und trotzdem steigen die Zahlen. Das spricht ja ganz klar fürs Essen. Okay. Ja, aber du schuldest uns noch eine Zahl, Lisa, von 1 bis 10. 1 bis 10, wie stressig. Oh Gott, puh. Kannst du also den Durchschnitt nehmen? Ja. Was dir als erstes einfallen würde? Dann, man muss das ja auf den ganzen Tag gerechnet sehen. Das ist ja immer, also ich würde sagen, eine 7. Eine 7. Oh, okay. Hätte es wahrscheinlich auch, ich hätte auch so gesagt, im Bereich zwischen 6 und 8 wird sich wahrscheinlich bewegen. Ja. Also kommt gerade immer drauf an, wie sehr man sich stressen lässt. Wer stresst denn? Wer stressen da die Stressatoren? Aber Stress macht man sich nur selber eigentlich. Ja eben, das ist das. Die eigenen Ansprüche. Dass man schnell fertig wird oder... Ja. Gut, wenn aber jemand rabiat seine Sprache verwendet und andere anscheißt. In der Küche ist ja dann schon rabiat, wie man öfter mal will. Ich merke schon eure Frage, ja. Nee. Nee, klar ist in der Küche mal der Ton schon ein bisschen rauer, aber also nicht so, dass da jemand jetzt rumpumpt ständig, weil... es gibt halt klare irgendwas. Genau, Anweisungen. Ja, klare Ansagen. Du machst jetzt das, kein Bitte, kein Danke, sondern... Doch, das gibt's schon. Das gibt's schon? Ja. Okay, dann ist ja... Also so ist es jetzt nicht. Okay. Doch, wir sind schon... Ich habe das schon erlebt. Ich habe auch schon ein bisschen Gastro-Erfahrung angesammelt, aber das war da... Hast du anders erlebt? Ja, also war nicht mal ständig Danke und Bitte oder so. Okay. Muss mich schon ein bisschen dran gewöhnen auch. Mhm. Aber willst du Name-Dropping machen oder wird keiner? Wenn ich es richtig weiß, dann ist es eine Institution in Freiburg. Eine Freiburg-Institution. Ja, gell? Ja. Okay, das reicht. Okay. Jetzt back to the food, oder? Ja, sollen wir mal mit der letzten Woche starten? In den Plan gehen. Was waren die Highlights, was waren die Downs? Ich bin schon wieder im falschen Plan. So, Montag, 14.09. Da gab es den Fried Fritz Tofu am Start. Mit dem Tomaten irgendwas Chutney. Da gebe ich dir mal die Vorfahrt. Ich weiß du nicht. Gibst mir die Vorfahrt? Ja, warum? Du hast schon so eingeatmet. Als würde Als würde es ziemlich ich weiß ja auch, was kommt. Also der Fritz Tofu war top, wieder mal. Hat mir sehr gut geschmeckt. Was gar nicht dazu gepasst hat, war halt die Paprika-Kartoffelpfanne. Weil das Ganze ja so schon sehr asiatisch angehaucht war, würde ich sagen. Und dann da so eine Kartoffelpfanne dazu zu machen, weiß ich jetzt nicht. Hat mir nicht getaugt. Also kulturelles Essen, würde ich sagen. Und das letzte Mal gab es das ja auch was mit was anderem dazu. Ja, und das war besser. Aber nicht mehr weißt du, zufällig. Also ich habe den Fried Tofu tatsächlich noch nie gegessen. Noch nie gegessen. Das ist auch das zweite Mal, dass es den gibt. Also das ist neu. Ich würde auch sagen, das ist neu. Ich weiß aber, dass es davor, fand ich auch die Kombination besser. Ich komme nicht mehr drauf. Ihr habt irgendwas von Nudeln gesagt am Tisch, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es waren diese Sesamnudeln dabei. Ich glaube auch nicht. Das ist richtig schön, was mir eingefallen ist. Ich glaube nicht. Also ich fand, es hat alles lecker geschmeckt. Ja. Aber die Kombination war ein bisschen odd. Ja. Ja. Also ich habe mehr erwartet und bin ein bisschen mit einem enttäuscht Gefühl rausgegangen. Habe auch die Hälfte meiner Kartoffeln an Fee verschenkt. Aber ich muss beziehungsweise sagen, du hast ja den eigentlich genommen, weil du meinen Gesichtsausdruck gesehen hast, ja, dass ich damit absolut nicht zufrieden bin. Und hast du direkt gefragt, kann ich mal 3-4 Kartoffeln haben? Das stimmt. Aber war ich dankbar für. Muss ich sagen, ich habe ja am meisten Respekt vor dem Chutney gehabt, dass es nicht zu süß ist. Mhm. Weil ich bin ja nicht so ein Fan von so süßen Speisen, aber das war gerade an der Grenze. Man hat leicht auch so den Ingwer-Geschmack immer raus. Ja. Geschmeckt. Das fand ich sehr angenehm. Und dann war es ausreichend Chutney, dass ich sozusagen noch zusätzliche Kartoffeln verarbeiten konnte. Mhm. Du hattest Urlaub, Lisa, oder die Woche? Das ja, heißt, ich habe Urlaub. Du könntest jetzt nicht sagen, ich habe hier die Paprikas geschnibbelt. Nee, aber das wäre so der klassische Job wahrscheinlich. Ich weiß aber, wer sie geschnibbelt hat. Du weißt, wer sie geschnibbelt hat. Die waren hervorragend geschnibbelt. Ja. Top, Alter. Das kann ich mir so vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Dienstag. Also die Kartoffeln waren auch hervorragend geschält. Geschält? Ja, geschält war ist das, macht ihr das auch, Kartoffelschälen? Ja, wahrscheinlich das nicht, oder? Doch, tatsächlich. Gibt's auch, ja. Also teilweise werden die dann geschält. Entweder in der Maschine oder von Hand. Es kommt immer drauf an, was es gibt. Ich glaube, okay. Es waren so viele Kartoffeln wahrscheinlich in der Maschine, ja, oder? Wie Soulet-Kartoffeln, ne? Ja. Wie schält man Kartoffeln, lieber im rohen Zustand oder im schon gekochten Zustand? Nee, im rohen. Im rohen. Also bei uns dann im rohen, ja. Ja. Außer bei Kartoffelsalat. Da, ja. Da das Kochen dann hellen. Hellen, ja. Aber sonst das finde ich schon gekocht sind, oder? Ja, man muss halt, den genau richtigen Moment, man muss ja abkühlen lassen und so. Aber man darf nicht zu lang, aber das wird jetzt zu weit. Jetzt ist es zu weit. Da kommen wir wieder hin, weil ich habe gesehen, nächste Woche gibt es Kartoffelsalat, da kann ich ja nochmal was zu sagen. Dann, ja. Dienstag, oder? Mein ja. Tag der Woche, mein Tag des Jahres. Mein Tag des Lebens. Jahres. S9 war grandios. Börek mit Spinat, Karottencurry, Erbsenpüree und Sesam war noch drüber geträufelt. Njom. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte weniger erwartet und bin sehr freudig dann am Ende rausgegangen. Es war ein neuer Börek, hatte ich das Gefühl. Ja. Der Börek wurde irgendwie ausgetauscht. Also nicht oder länger gebacken. Oder länger gebacken. Nein, er war crunchiger. Ja, aber irgendwie einen Ticken besser. War gut, ja. Ich habe nur probiert, weil ich habe das Essen 2 genommen. Die Puten-Zucchini-Köfte und Curryreis und Zitronen-Apfeljoghurt. Wie wir uns vorher schon darüber ausgetauscht hatten, ist das ein Newcomer. Also zumindest dieser Dip, der Zitronen-Apfeljoghurt. Und der war auch sehr gut. Also ich war auch zufrieden mit meinem Essen. Das habe ich gesehen, ja. Ja, ich war begeistert, das kann man schon auch sagen. Diese Puten-Zucchini-Köfte waren echt... War gut, ja. Ja, was würdest du sagen? Ranking 1 bis 5? 10. Die waren super, die waren super juicy und geschmacklich, okay. Auch einfach on top. War ein bisschen trocken einfach nur, weil Reis und Dip-Ratio hat nicht so ganz zusammengepasst. Aber ansonsten war auch ich sehr, sehr glücklich an diesem Tag. Ich würde noch mal kurz zu dem Börek gehen, weil ich habe mir eine neue Kategorie für den Podcast hier überlegt, die ich nennen will, besser oder schlechter. Ich habe noch keinen Jingle, aber ich werde auch noch irgendwann einen Jingle machen, wenn ich Zeit habe. Und zwar geht es darum, man nimmt sich quasi ein Essen raus, also eine Zutat, und schlägt was vor, was da noch reinkommen könnte. Mhm. Und die anderen müssen dann bewerten, ob das besser machen würde oder schlechter. Also nur ein Wort, besser oder schlechter. Also was Zusätzliches oder was, dann tauschst du was aus? Nee, was zusätzlich. Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, beim Börek mit Spinat muss in dieses Erbsenpüree noch Kreuzkümmel rein. Jetzt seid ihr dran. Besser oder schlechter? Schlechter. Ich habe keine Ahnung, Alter. Oh Mann. Warum denn schlechter? Ich fand halt, dieses Erbsenbrie hat nicht zu dem restlichen Essen gepasst, weil es so ein, ich sage jetzt mal, es war so ein deutsches Erbsenbrie. Ja. Das hat halt da nicht irgendwie... Da waren noch Kartoffeln drin, ja. Oder? Da waren doch keine Kartoffeln drin. Nee. Doch, ich glaube, sind da nicht Kartoffeln drin? Sind da Kartoffeln drin? Also die Grundlage ist halt schon Kartoffel und dann kommen die Erbsen rein. Ja. Ach so. Ja. Ja. Ist die Konsistenz, Sonst mit den Erbsen halt ein bisschen. Sonst wären super viele Erbsen. Würde ich sagen. Also. Deswegen schmeckt mir das auch nicht so gut. Ah, ja, kann ja das. Bist du kein Kartoffeltyp? Nee, ich hasse Kartoffeln. Okay, dann. Okay. Kategorie vorbei. Aber ich finde die Kategorie. Finde ich super. Ja, besser. Besser. Okay. Dann werde ich noch einen Jingle dafür machen, den wir dann einspielen. Geil. Gut. Aber gibt es aber dann nur einmal pro Woche. Man darf dann nur ein Gericht wählen. Ja. Wo man dann besser oder schlechter ist. Ja, das muss jetzt auch kein Zwang sein. Wir machen das einfach, wenn wir Bock drauf haben, würde ich sagen. So wie alles. Aber ich hätte noch einen Vorschlag für das Erbsenpüree und zwar Minze. Wow. Das habe ich nämlich mal gegessen. Im Angelsächsischen machen wir ein Erbsenpüree mit Minze. Ja, ja, würde ich auch besser sagen. Nee, da bin ich wahrscheinlich zu deutsch für. Auch das weiß ich nicht. Ich probiere sagen, alles. Das muss getestet werden. Du kannst ja mal Minze mitnehmen. Ja. Mach ich. Das geht. Okay, aber lass uns mal zum Mittwoch, bevor wir uns da beim Erbsenpüree irgendwie zu sehr aufhalten. Ah. Was war denn da eigentlich los? Was hat man da gegessen? Moment. Da stimmt doch was nicht, oder? Das stimmt was nicht. Das ist der alte Plan hier. Wir haben da Käsespitze stehen. Was hast du da stehen? Du hast den besseren Plan, glaube ich. Ich habe Mini-Frühlingsrollen. Ah, die gab's nämlich. Wir haben da einen alten Plan am Start. Ich wollte dich aber gerade fragen, wie stehst du zu den Käsespätzle? Esse ich nicht. Hm. Also, finde ich auch so ein Essen, was man zu Hause sich macht und nicht nimmt, wenn man essen geht. Mhm. So entscheide ich ja immer. Genauso wie jetzt, wenn wir zum Mittwoch kommen mit diesen Mini-Frühlingsrollen. Das stimmt, ja. Würdest du nicht nehmen? Nö. What? Ja, so habe ich heute auch gedacht. Wir hatten ja schon ein paar Insights in die Arbeitswelt Mensa, weil wir einen Kumpel hatten, der auch mal da gearbeitet hat. Und es ist ja so, dass ihr euch dann quasi danach könnt ihr euch fett bedienen, oder? Fett. Nicht fett. Also der war das der Conny. Genau. Ja, ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung natürlich nochmal die Folge angehört. Großes Lob an der Stelle. Ja. Kennst du den Conny eigentlich? Nee. Zweieinhalb Jahre, das ist wahrscheinlich dann vorher. Nee, nee. Ich habe auch nachgefragt schon bei den Kollegen, ob die noch so wissen. Und da war aber nicht mehr so. Oh, nee, komische Schallgefühl. Ah, Frau Braun kennt ihn. Ja. Ich. Mit der habe ich nicht gezeigt. Der hat einen guten Draht gehabt. Mhm. Ja, also, der kann man einen guten Draht haben. Ja, ist sehr nett. Ja. Genau. Okay. Das heißt, man nimmt sich einfach quasi, das sind dann Sachen übrig. Mhm. Und dann kannst du einfach halt dir so einen Teller zusammenstellen. Ja. Und dann würdest du aber sagen, okay, die Käsespätzle, oder müsst ihr das auch bezahlen? Da hat der Conny doch erzählt, wie es läuft. Nein, aber ich habe die Folge nicht noch eingeschaltet. Ich glaube schon, dass man sich das einfach zusammenmischen kann, oder? Was halt da ist. Ich glaube nicht, dass es zahlt. Ja, also bestimmte Sachen werden dann halt für uns nochmal hingestellt und dann. Ah ja, okay. Genau. Und gibt auch darf Sachen, jeder frei wählen quasi. So war das in meiner Gastroerfahrung auch. Das finde ich fair. Ja, absolut. Warum wir gerade so ein. Entfleuchtest, hast du gar nicht bekommen. Ich hab's mitgebracht und dachte, was geht hier? Ja, wenn mir jetzt jemand eingefallen, den wir bei unserer ersten Sendung, glaube ich, schon einen Suchaufruf gestartet haben, und zwar der Moin-Typ. Der Moin-Typ, ja? Der ist leider nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Erzähl uns die Geschichte von Moin-Typ. Er lebt noch. Er lebt noch, war ja. War bei so einem ehemaligen Bankett oder so. Nee, hä? Das war jetzt erst letztes Jahr, oder nicht? Was denn? Der Moin-Typ. Der hat für kurze Zeit das Mensa-Leben erhellt. Ja, an der Kasse. An der Kasse. Ja, genau. Ja. Das war sehr aber die Frage ist, war das kein Roboter? Nein. Man hätte es meinen können, so oft wie das. Aber nein. Okay. Und weißt du, warum er nicht mehr da arbeitet? Ich meine, der ist in eine andere Stadt gezogen. Ah, okay. Meine, der wahrscheinlich wieder in den Norden hoch. Oder der war mit dem Studium fertig. Ja. Und deswegen war er so fröhlich. Ich schlag jetzt noch ein halbes Jahr tot hier. Moin! Geh ich wieder heim. Ja, okay, Grüße gehen raus an dich, moin Dude. Jo, wo waren wir? Wir waren beim Mittwoch und bei der Mini-Frühlings. Frühlingsrollen, ja. Ja, das haben dann noch die Caesar-Pasta. Mit grundsolide, würde ich sagen. Grundsolide. Kann man essen. Aber die Caesar-Pasta-Salat wurde neben uns verzehrt. Und ist nicht gut angekommen. Nee. Was? Also beim Sebastian nicht? Nein, schon gut, aber ich meine, der hat es besser in Erinnerung. Und Pascal fand es ja super. Ich meine, Sebastian hat 3 von 5 Punkten gegeben. Das ist quasi eine Null bei ihm, so die er 5 von 5 gibt. Ich fand, es sah nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, ziemlich, ziemlich schwer. Ja, es sah richtig, richtig sahnig, käsig. Ja. Also, puh. Wären wir, glaube ich, auch zu hart gewesen. Ja. Okay. Donnerstag, oder? Da sind wir schon, wir nehmen halt wieder am Donnerstag auf. Das heißt, wir können nur den Donnerstag wieder besprechen. Aber das macht nichts. Ich hab das ja schon gerochen in der Raumluft. Es riecht ein bisschen nach Gemüsechili. Wurde da getuppert. Der sich mir gerade noch warm gemacht hat. Und gerade noch verzehrt habe, kurz vorher. Hast du es noch aufgewertet mit Kreuzkümmel? Nee, war jetzt im Stress, hab gedacht, die kommen gleich, jetzt muss ich ja schnell noch Gemüsechili reinhauen. ja, war es ja gut. Top Essen. Und auch die Lasagne, die es heute gab, fand ich super. Die war super gut. Mhm. Anders als sonst, oder? Ja, ich fand die besser als sonst. Ich weiß nicht, was anders gemacht wurde, aber ich fand, die war ein bisschen... Ich mag das gern, wenn die Lasagneplatten so ein bisschen trocken sind. Also das ist schwierig zu erklären. Wenn die so ein bisschen austrocknen am Rand hin. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die so ein bisschen crunchy werden durch die Hitze. Das mag ich sehr gerne. Und das war in der Mensa selten so. Aber das kriegt man ja nur weil du Randstück. Nie ein Randstück getan hast. Wahrscheinlich habe ich heute einfach ein Randstück getan. aber ich war sehr zufrieden damit. Also aber auch die anderen sahen recht knusprig aus, fand ich. Vielleicht wurde da der Ofen ein bisschen höher gestellt oder so, ich weiß es nicht. Wie war der Weißkäse? War draußen schon so heiß, da muss man ja. Stimmt, ja, stimmt, das muss man dazu rechnen, ja. Wie war der Weißkäse? Der Weißkäse war. Also, es war schon sehr käsig, muss ich sagen. Hast du es auch gegessen? Nee. Was hast du gegessen? Ich habe einen Braten. Okay. Das war sehr käsig, weil das war quasi der Weißkäse und zwischen den Lagen war auch schon noch gut Käse, normaler Käse. Und obendrauf auch nochmal Käse. Also es war mächtig, ich habe es fast nicht geschafft. Und danach viel. Konntest du danach produktiv sein? Nee, aber ich war heute den ganzen Tag nicht produktiv. Also. Ah, okay. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe den Rinderbraten mit Rotweinsoße gegessen. Und zwar war das aus so einer Überlegung raus, wie du vorher auch schon gesagt hast, was macht man sich eigentlich selber nie? Ja. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, eigentlich könnte man mal nehmen. Außerdem war keine Schlange. Und ich hätte dann doch irgendwie gedacht, ja, why not? Und ich war auch sehr zufrieden. Wie waren die Kroketten? Die waren gut, aber ich mag, also es war sowohl eine von Soße übertriefte Krokette, was ich geil fand, als auch eine knusprige, die man selber dann eintriefen konnte. Ja. Also war für alle, Schmecker was dabei. Okay. War das so eine klassische, sag ich mal, Gasthaus-Krokette, wie man sie kennt? Ja. So ganz... Ja, typisch. Typisch. Ganz classy. Ganz unspektakulär. Ja, das aber ist schon ganz geil. Aber ja, lecker. Schon geil, ja. Ja. Dann macht man sich ja auch nie zu Hause. Ja, Kroketten machen. Ja. Absurd. Ja, aber das Gemüse war, wie wir bei unserer Tour schon erfahren haben, bei solchen Gerichten ist es ja immer TK-Ware, aber trotzdem gut gemacht, also auch nicht wässrig oder so. Gut gewürzt meistens, oder? Kann ich sagen. Ich fand nur, also wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann ist vielleicht der Braten irgendwie ein bisschen ausgetrocknet vielleicht an der Ausgabe. Ich weiß es nicht, der war ein bisschen trocken. Am Pass. Zu lang gelegen. Ich weiß, sie holen die ja schon. Ja, aber wenn du sagst, dass da ja so wenig los war, vielleicht ist das. Das kann auch ein Grund sein, ja. Dann. Weil der war ja nicht beliebt. Nee. Der Rinderbraten. Nee. Also im Vergleich zur. Ja, die war richtig beliebt, weil ich bestimmt also 20 Minuten angestanden. Aber das ist ja sowieso was, das beobachten wir ja schon jetzt auch seit längerem, dass Essen 2 einfach bei weitem nicht so viel genommen wird wie Essen 1. Jetzt wird es richtig deutlich. Ziemlich egal, was Schlangen ist. Durch die anderen Schlangen wird es richtig deutlich. Das stimmt, ja. Oder die sind halt einfach an der Ausgabe schneller. Das könnte natürlich auch sein. Weil. Arbeitest du sowohl am Band als auch bei der normalen Ausgabe? Ja, bei uns wird jeder quasi für jede Woche neu eingeteilt. Also okay. Deswegen wird es auch nicht langweilig, meinst du? Ja, genau. Okay. Ja. Aber hast du ein Favorite? Also ich bin natürlich gerne an der Kasse. Auch wenn ich nicht jeden sage, moin. Aber nee, ansonsten bin ich eigentlich überall gerne. Warum ist die Kasse geil? Naja, weil man halt so ein bisschen schon mit den Leuten schwätzen kann. Ah, ja, okay. Und so kann genauer mal gucken kann, wer kommt und was ist der. Ah, ja, und hätte spannend, ich dem das jetzt zugetraut, sieht er aus wie ein Vegetarier oder nicht. Oder ist es ein Typ-Texter-Fall? Genau. Es kommt etwas anderes. Okay. Genau, ja. Das wäre interessant. Du könntest wahrscheinlich am besten sagen, wer der Typ Texas-Pfanne ist. Oh. Wie sieht der aus? Tatsächlich achte ich ja auf die Fleischesser nicht so wie auf die Vegetarier. Ah, spannend. Das ist, unser Spiel erzähl ist eigentlich eher immer umgekehrt, wir gucken, wer die Vegetarier sind. Weil es ja mittlerweile echt mehr sind. Früher waren es halt nicht so viele, ne? Aber jetzt, ja. Vielleicht müssen wir das Spiel mal doch mal um. Vielleicht brauchen wir neue Typen. Das ist spannend. Ja, wir müssen mal wieder eine Typologie schreiben. Ja. Nächste Typologie-Runde. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, weil ich ja da draußen am Kiosk war, Typ Fredo. Typ Mate, das ist natürlich. Typ Mate, ja. Das ich glaube, ich weiß, wer da dazugehört. Nee, guck mich nicht an. Ich nehme alles mal. Also ich hab, wie gesagt, am Kiosk habe ich den Fredo schon genommen, den klassischen Kaffee, den Eiskaffee, eine Coke. Ja. Den Mate. Ja, auch schon, ja, aber eher abends dann, also mittags. Ja, mittags gab es gar kein Bier. Also zum Beispiel mittags kein Bier verkauft? Nee, diesen Sommer. Aber letztes Jahr meistens schon, oder? Aber ich kann mich auch nicht so ganz genau dran erinnern. Ich meine, da hatten nach 14 Uhr dann, glaube ich, schon ein paar Leute so einen Augustiner auf dem Tisch. Ja, meine ich auch. Aber da war auch länger geöffnet als 14 Uhr, ne? Ja, da war dann mittags quasi noch. Genau, ja. Und jetzt war ja diesen Sommer war ja immer bis 14 Uhr, genauso wie die Ausgabe. Ja, wir sind früher auch und sind da hingegangen. Ja. Im Wintergarten Bierchen trinken. Das stimmt, das ist auch einfach schön. Das ist eine der wenigen, wenn nicht sogar fast die einzige in dem Kolombi-Park, Grünfläche in der Stadt. Ja, da habe ich ja auch mal drin gearbeitet. Diese Biergartenschicht habe ich auch mal gemacht. Das war übelst die chillige Schicht. Konnte halt Mucke anmachen und da war nicht viel los. Da kam halt mal alle 10 Minuten, kam jemand und will irgendwie Cola. Und Fredo. Ich möchte mehr über Typ Fredo wissen. Ja, genau. Das gab es damals. Ich habe da auch nicht. Da gab es nur Flaschen. Das ist ein neues Phänomen hier. Ich stelle meine These auf und du kannst dann ja oder nein sagen. Aha. Typ Fredo hat weiße Sneaker an. Oh ja. was noch? Was ist denn eigentlich Fredo? Könnt ihr mich mal kurz aufklären als Nicht-Kaffeetrinker? Das ist ganz normale Kaffee mit Eiswürfeln drin. Ah, das ist wie Kaffee. Damit er nach 2 Minuten schön wässrig ist. Ich weiß es nicht. Ist es quasi warmer Kaffee, wo dann Eiswürfel reinkommen? Mhm. Das ergibt ja wirklich keinen Sinn. Ja. Nein, anders. Eigentlich ist es so, dass man, also soweit ich weiß, macht ja eine Kunst draus auch. Also kommt Eiswürfel schon ins Glas rein. Ja. Es wird im Glas serviert. Ihr macht das im Kiosk, aber glaube ich in der Tasse. Ja, wir machen das in diesem Freiburg-Cup oder in der Tasse, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Jedenfalls, das Glas ist dann schon kalt von den Eiswürfeln. Und dann kommt der Espresso in eine Espresso-Tasse und dann ganz kurz stehen gelassen und wird dann über die Eiswürfel gekippt. Also er kommt nicht direkt drauf, weil sonst verfliegt ja die Wirkung des Eises eigentlich so gut wie komplett. Ja. Aber es gibt eine kurze Abkühlphase. Und dann kühlt dieser Kaffee relativ schnell runter und finde es dann schon ganz nett. Sehr kühl, sehr erfrischend. Ist dann kalt quasi, kalter Kaffee. Ja, aber es ist eben nicht kalter Kaffee wie abgestanden kalter Kaffee, sondern es ist frischer Kaffee, der aber kalt schmeckt. Also schon nice. Okay. Ich meine, wie heißt es? Cold Brew ist auch so ein Ding. Das ist was anderes, aber ich meine, geht es auch drum. Frisch und kalt. Okay. Ich finde es schon nice. Ich habe auch weiße Sneaker. Fair enough. Ja, es war gut. Ich hatte auch eine Vermutung, aber... Was gehört dann auch so dazu? Wozu? Zum Typ Fredo? Zum Typ Fredo. Um das kurz zu vervollständigen. Würde mich jetzt ja schon interessieren, weil ich möchte das wissen. Brille vielleicht, aber Brille haben viele. Nee, Brille würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist eher dann noch, würde ich sagen, Espresso jetzt. Die letzten paar Wochen. Aber mehr Frauen als Männer, die Fredo trinken? Ich würde tendenziell sagen ja. Ja, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Gut. I'm okay with that. Alles klar, dann morgen Freitag hauen wir uns alle die gefüllte Paprika rein, oder? Ich weiß nicht. Ja? Nicht? Auf Gitterkartoffeln. Schon, oder? Ich bin nicht Dude. Da. Sorry. Aber ich bin großer Fan von den Gitterkartoffeln. Ah, die sind einfach so lecker knusprig. Aber hier was Neues, oder? Spanische Bohnen. Nee, die steht immer dabei, spanische Bohnen. Was ist das? Das sind, ich glaube, es sind Buschbohnen, ich bin mir nicht ganz sicher. Die in so, mit so einer roten Soße. Ah, das stimmt. Ja, das ist absolut nicht neu. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, so, ich muss noch was fragen wegen Milchreis. Ja. Ist tatsächlich gar keiner von euch. Auch nicht so zum Dessert. Als kleine Portion. Ich habe es an Betracht des Essens morgen kurz überlegt, ob ich es morgen machen soll. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Bist du Milchreis-Fan? Ja. Ja. Echt? Ja. Also, wenn du... die große Schüssel Milchreis nimmst und dann noch, könntest du nochmal eine essen. Nee, das definitiv nicht. So viel passt nicht in meinen Bauch. Aber also ich hatte ja schon letzte Woche Urlaub und war dann tatsächlich am Freitag zum Milchreis essen. Okay. In der Mensa. Ich glaube, deshalb ist das eine feste Größe. Jetzt macht der Karl die Katze aus. Jetzt ist die ganze romantische Stimmung dahin hier. Okay. Ich mach's wieder an. Das ist so erschrocken ausgepustet, oder was? Wenn wir jetzt schon bei Essen sind, die sehr kontrovers diskutiert werden, was ist deine Meinung, Fladenbrot oder Simmel? Jetzt entscheidet sich's. Woche nur so ein Strohfeuer war. Ich bin gespannt. Ich mach sogar die Augen zu. Tatsächlich bin ich kein Fan von Fladenbrot. Ja! Kein Fan. Top. Ja. Ja, okay. Simmel ist ganz geil, oder? Das hat sie nicht gesagt. Also wenn ich mich entscheiden kann, dann eher Simmel. Ja, aber okay. Also ich muss es nicht unbedingt zum Essen dabei haben. Ah, okay. Beides nicht, nee. Papa da? Oder Naan? Naan. Naan. Definitiv Naan. Doch. Ich weiß nicht. Habe ich schon auch Papadam. Ich war gestern im Asiamarkt und habe Papadam gesehen. Haben mir fast überlegt, den mal zu kaufen. Da ist zum Beispiel ganz viel Kreuz mit. Da war richtig viel Kreuz drin, ja. War aber recht teuer, dann mache ich zu geizig. Aber wie wird das Papadam gemacht, weißt du das? Wird das einfach nur warm gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich meine, ich bin mir nicht sicher. Müsste ja vielleicht nochmal einen Chef fragen. Und der Naan ist das selber. Hast du mal geschrieben eigentlich dem Chef? Weiß ich nicht. Weil da rätseln wir auch schon lange drum. Ja, was habt ihr denn für Fragen gehabt beim... Ihr wart doch schon bei ihm. Wir waren so nervös, wir haben alle gute Fragen vergessen. Nee, wir haben schon... Wir haben das auch protokolliert. Ja, haben wir. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Aber vielleicht war die Sendung zu kurz, die ihr darüber gemacht habt. Das kann sein. Es war aber auch so, dass wir wie kleine Kinder mit großen Augen durch die schier unendlichen Gänge ober- und überhalb der Mensa geschleust wurden. Ja, das war schon geil. So war's, ja. So war's. Okay. Lass uns auf die kommende Woche schauen. Okay. Bin ich denn hier? Okay. Ich sage jetzt schon mal, schwierige Woche. Ich finde, die startet gut. Die startet gut, ja. Mit was denn? Mit meiner Meinung nach einem neuen Gericht. Rote Beete-Reis und Karotte Ingwer-Soße. Das ist nicht neu. Absolut. Das ist nicht neu. Du gehst das halt in die Mensa. Okay. Das ist wirklich neu. War ein kleiner Test, sorry. Aber es ist schon gut, glaube ich, der Rote Beete. Ist das gut? Ich glaube schon, das ist ein guter, schneller Teller. Ja? Ich habe es schon mal gegessen, ich fand's. Klingt ausgewogen. Es ist mindestens eine 3. Und das eine 3 auf jeden Fall. Also, ja. Und das für einen schnellen Teller ist doch immer okay. Die bunten Tortellini mit Gorgonzola-Soße. Die hast du mir schon so schlecht geredet, ich muss nie probieren. Da kann ich mich mit jagen. Ja, und Essen 2. Putenbraten mit Cranberry-Soße. Da ist mir noch nicht winterlich genug für sowas. Also das kann ich jetzt nicht essen, glaube ich. Nee. Auch wenn ich jetzt heute den Rinderbraten gegessen habe. Ja, was war dein Favorite, Lisa, an dem Tag? Meiner wäre tatsächlich auch der schnelle Teller. Yeah. Der schnelle Teller. Rote Beete finde ich gut. Mhm. Ja. Gesund. Okay, ja, das stimmt. Also, ja, dann wird das geklärt. Wird es wohl werden, ne? Gibt es den schnellen Teller. Ja. Und am Dienstag? Thai-Style-Nudelsalat, den fand ich auch ganz gut. Das wird eine schnelle Tellerwoche, ich sehe es schon kommen. Ja, so nee, glaube ich nicht, oder? Davon? Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Glaubst du nicht, was da noch so kommt? Ja. Yeah. Wieso? Ich weiß, was du meinst, aber... weiter. Ich check eure Insider nicht. Das kommt schon noch drauf. Komm ich noch drauf, okay. Also Dienstag gibt es Essen 1 Kartoffelspinatauflauf mit Schafskäse. Buntes Pfannengemüse dazu. Das klingt mir einfach immer zu... brutal. Zu brutal. Also zu schwer. Da denke ich, würde ich auch mal das mit dem Thai-Style-Nudelsalat probieren. Aber hast du nicht letztens gemeint, dass es ungewöhnliche Nudeln sind für einen Thai-Nudelsalat? Stimmt, da war was. Ja, so, wie war denn das nochmal? War das eher so Farfalle? Was ist hier los? Komische Hintergrundgeräusche im Studio, falls ihr das nicht gehört habt. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine irgendwie, das hat mir dann nicht ganz gepasst mit den Nudeln. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist der Hippie im Treppenhaus, oder? Was ist denn ein Hippie im Treppenhaus? Weiß nicht, wir haben gerade zurzeit so ein Hippie im Haus. Das klingt nach Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme jetzt hört. Egal, ich bin... Falls nicht, dann ist das jetzt eine richtig peinliche Stille, die jetzt wir die diese Hörer ertragen müssen. Okay, noch eine also, ganz kurz peinliche Stille, ganz kurz. Komm, okay. Ja, ich finde es... Wir hatten doch schon mal so eine Phase, wo wir so Stille gemacht haben, als wir nichts mehr wussten. Das ist die Menge Zufälle. Egal. Wo waren wir jetzt? Bei dem Thai-Style-Nudelsalat, da waren andere Nudeln dabei, wie erwartet. Mich würde interessieren, was war da noch drin? Also was macht dieses Thai-Style aus? Erdnüsse? Waren Erdnüsse in der Erdnüsse? Nee, da waren keine Erdnüsse drin. Ja, die Würzung, würde ich sagen. Ich kann es dir echt, ich weiß es irgendwie, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Hast du es wirklich gegessen? Ich habe es hundertprozentig gegessen. Vielleicht kannst du da, also keine Ahnung. Nee. Ich habe es voll vergessen, was das war. Okay. Aber ich sag mal, war solide 4 von 5 Punkte. Oh, ich würde sagen, wir überspringen jetzt Blackout. Blackout übersprungen. Und Mittwoch. Gehen. Halt. Hä, wir wollten noch den Dienstag noch besprechen. Ja, guck mal, am Dienstag gibt's doch, also ich finde, das klingt gut. Das klingt gut, ja. Rindergeschnetzeltes Teriyaki, Sesam, Zucchini, Champignons, Tomaten, Basmati, das klingt ziemlich nice. Klingt ganz gut, ja. Muss ich schon sagen, also. Das wird's dann das, gell? Vielleicht wird's auch das. Gab das schon mal? Ist mir neu. Ich weiß nicht. Kann sein, ich habe das schon mal gelesen, aber nicht genommen, weil es vielleicht andere Alternativen gab, aber Dienstag kann gut sein, dass ich dann doch nicht den schnellen Teller nehme, sondern das. Why not? Mittwoch okay. Wird interessant aus. Ja. Warum? Weil ich dachte mal, weil wir gerade den ganzen schnellen Teller besprochen haben. Ich wusste ich genau. Dachte mal, mit dem schnellen Teller. Elbler Penne. Oh! Ah, stimmt! Hat da jemand was gehört? Haben Sie zugehört? Krass. Ja, weiß nicht. Ich meine, es wurde ja hier schon. Letztes Mal war das wurde bestätigt, dass zugehört wird anscheinend, aber ich weiß ja nicht. Also, ich habe mir dazu geschrieben, wo sind die Makaroni? Das wurde jetzt aber nicht wegen uns geändert. Das kann ich nicht sagen, ich schreibe ja nicht die Pläne. Das macht der Chef, ne? Ja, wir gehen mal davon aus, das ist nämlich ja auch zur Transparenz besser. Interessant finde ich aber auch die Anführungsstriche. Ist jetzt auch interessant. Das ist so eine kleine Stichelei. Also. Gegen das könnte auch sein, dass es heißt, vielleicht auch doch was anderes. So. Wir nennen ja auch Klemm unter Vorbehalt. Ja, genau. Solange der Vorrat reicht. Ja, die Anführungsstriche sind sehr interessant, weil es gibt ja sonst keine Anführungsstriche. Ah, doch, bei Teriyaki gibt es Anführungsstriche. Aber das ist ja so ein Ei. Das ist ja so ein Ei, das ist stimmt, aber Penne ist also eigentlich... Muss man das da nicht kursiv schreiben? Was? Nein. Der Teriyaki. Ah, ja. Aber würde ich nicht nehmen, weil, was gibt es am Mittwoch? Was geil ist, gebackene Aubergine mit Joghurtcreme und Kürbiskernen und Hummus und arabischer Salat und Semmet! Tschu, tschu, tschu, tschu! Wir brauchen das Ding wieder. Du, du, du, du! Ihr fand es nicht so toll. Ich hab's gefallen, jetzt... Ich war schon drüber hinweg und jetzt ja, okay. Macht es wieder schwer für mich. Ja, Essen, das ist ein Top-Essen. Das ist ein Top-Essen. Nein, das ist doch, das ist ein Top-Essen. Nee. Was willst denn du jetzt? Nee, die Aubergine ist... Du bist nur angekäst, dass du für dein Team Fladenbrot in der Frau. Das ist trotzdem ausgeglichen jetzt, oder? Steht's gleich stand. Glaub schon. Ich weiß es nicht. Wer sind deine, die zwei anderen? Weiß ich nicht. Okay. Überzeugende Argumentation. Das ist nur Junior und vielleicht war es sonst auch niemand. Ja, stimmt, Fladenbrot, ja. Ja. Nee, ich weiß nicht. Dann nimmst du halt die mehr Gas? Nee. Doch wieder die Elbler. Nee, die haben wir doch erst vor einer Woche probiert. Ja, die habt ihr probiert. Das habe ich beobachtet. Ich muss es zugeben. Ich habe aber auch zurückbeobachtet. Und habe schon gedacht, dieses Urteil, das wird nicht gut ausfallen. Ja, ich weiß nicht. Es war ein schneller Teller. Aber mehr das ist nicht. Richtig. Also. Aber der hat sich auch ein bisschen verändert, oder? Schneller Teller. Ja, so von den Gerichten her? Allgemein. Das ist schon ein bisschen mehr geworden. Also ja, es wird nicht mehr so ein einfaches Teller. Ja, es wird teilweise schon richtig sich Mühe gegeben. Zum Beispiel hier Montag, rote Bete, Reis, genau. Soße und Kinderbohnen. Und auch viel, also es gibt ja quasi kaum Fleisch beim schnellen Teller. Hatte ich das Gefühl, war früher auch mehr Fleisch am schnellen Teller mal. Ja, so ein Gulasch zum Beispiel. So ein Gulasch gab es oft. Jetzt gibt es nur noch einmal die Woche Hacksteak quasi. Hätten wir jetzt Hacksteak. Halt am Donnerstag. Aber es gibt auch den Gemüsebratling. Ja, für das Hacksteak würde ich ja nochmal durchs Feuer gehen. Warum? Mit Kartoffelsalat. Nur wegen des Kartoffelsalats? Geil. Das ist alles ziemlich geil. Also aber meinst du, das ist das gleiche Hacksteak, das es auch bei Essen 1 gab? Das war letztes Mal schon. War das der schnelle Teller, was du gegessen hattest? Ja. Ich glaube schon. Ah, okay. Es war kein Hacksteak, sondern es war eigentlich so ein Mini. Buletten. Vielleicht nochmal ein Verbesserungsvorschlag. Mini-Buletten in Anführungsstrichen auf dem Plan, bitte. Ich weiß nicht, dann klingt's wieder so süß und irgendwie auch so ganz nett und so Hacksteak. Das so, Männeressen. So in die Fresse und nimmst oder lass bleiben. Dann habe ich schon niemand vor mir am schnellen Teller, das mir auch nass. Also da habe ich, das habe ich letztes Mal gegessen. Die können einfach gut, oder ihr könnt einfach gut Kartoffelsalat machen, Bratensoße machen. Und als wir bei der Führung, erfahren habe, dass auch diese solche Fleischgerichte dann auch selber gemacht werden, von Hand hergestellt werden, habe ich gedacht, das muss ich probieren. Und es war letztes Mal Begeisterung einfach bei mir. Und ansonsten an dem Donnerstag, es gibt die Schupfnudel-Gemüsepfanne. Alter Klassiker. Aber da muss Pink Sauce dazu geben und keine Rahmsoße, Freunde. Ah, gab's da Schupfnudel-Gemüsepfanne Pink Sauce? Gab's mal schon. Ja, mal. Aber selten, oder? Da ist schon die Rahmsoße. Der Klassiker, würde ich sagen. Tendenziell schon. Immerhin gibt es dieses Schandgericht nicht mehr, dass man Schupfnudeln mit Kraut und Soße isst. Das gibt es nicht mehr. Meinst du, das gibt es nicht mehr? Das gibt es nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal das gesehen, dass das gab? Das kommt wieder in den Winter. Ja, oder so. Oh je. Yeah. Das ist jetzt auch zu schwer für den Sommer. Boah, ist auch zu schwer für den Winter. Da hält man sich ja noch mehr in geschlossenen Räumen auf. Und das will man nicht mit Leuten, die das gegessen haben. Aber andere Chicken... Das haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Was ist ein Raita? Ist auch so ein... Andra Chicken Raita. Raita. Ach, nee, ich hab das immer so ein bisschen als so eine Art Papadam im Kopf gehabt, aber ist es glaube ich nicht, ne? Ich glaube, das wird dann ganz unten stehen. Also... Die Brot steht auch ganz unten. Mit dem Ausschussverfahren müsste das was Gemüsiges sein, weil wir haben Fleisch, stimmt eigentlich schon, Beilage, ja. Und dann fehlt noch das Gemüse. Das stimmt. Weil in dem Gewürzreis wird wenig Gemüse drin sein. Das ist eher so mit Curry gewürzter Reis. Hätte ich jetzt... gesagt. Ja. Ist anzunehmen, ja. Okay, richtiger Durchschnittstag, würde ich sagen. Aber man kann die Wünsche bewältigen, würde ich sagen. Passt gut zur Woche, würde ich sagen. Weil ich denke, da wird wenig Schlange durch schnellen Teller sein. Freitag! Oh. Oh. Ich glaube, das Mango-Weizen-Taboulet, Essen 1. Also eigentlich klingt es nach einem schnellen Teller. Richtig. Aber es ist auch gewählt. Aber ich glaube, das ist echt ganz lecker. Also, ich hab das mal gegessen. Wenn ich mich nicht irre, war das ziemlich lecker. Das sagst du jetzt nur wegen dem Fladenbrot, ja. Ist da dabei. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das war ich. Na dann natürlich sowieso. Ich vermute halt, das zu wenig. Also, der Clip reicht nicht aus für das ganze Taboulet. Ja, und ich habe Angst vor der Mango, muss ich sagen. Angst vor der Mango. Dass die zu dominant, zu süß. Ah, ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht so der süß. Salzig, sauer Fan, was auch immer. So, Mango, kauft ihr die? Schneidet ihr die auch? Macht ihr die frisch? Oder also ich kommt ihr aus der Dose? Mango schneiden voll der Stress. Ja, also. Habe ich aber noch nie in Dosen gesehen. In Dosen habe ich die auch noch nie gesehen. Auch nicht, stimmt. Aber. Okay. Wo willst du herkriegen? Aber vielleicht gibt es da besondere Bezugsquellen. Wenn man Connections hat. Großküchen? Vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung. Die Mango in der Dose. Oder man muss dann zum Fisch greifen dann. Was haben wir denn heute? Hoki-Filet. Aber die Remouladensoße und Dampfkartoffeln. Ja, doch, die Remouladensoße, ja? Finde ich gut. Findest du gut? Ja. Ich erkenne bei dir auch ein gewisses Essensmuster. Ich würde sagen, deftig. Ab und zu mal süß. Deftig und deutsch vielleicht, würde ich sagen. Ja. DD, ja. DD. DD-Esserin. Ja, aber... Bei vielen Dingen kann ich da auch zustimmen. Bist du auch dabei, gell? Ja, das ich bin auch deftiger. Ja. Für dich sind halt die Dampfkartoffeln der Ausschluss. Das ist für mich das absolute Ausschluss. Und halt, ich mag auch echt keine Remouladensoße. Ich weiß nicht warum, aber ist nicht mein Ding. Wobei das Hokifilet ist einer der besseren Fische, die es gibt in der Mensa. Okay. Okay. Okay. Das ist eine durchwachsene Woche, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also schwierig. Bist du wieder am Arbeiten die Woche dann, Lisa? Mm-mm. Nein, du hast nochmal frei. Ich hab nochmal frei, ja. Ah, schön. Genau. Nice. Muss man noch ausnutzen. Wozu? Nein, du musst es ausnutzen. Achso. Nee. Das war jetzt nicht an, nicht bitte. Ich würde gerne über eine Club Mate bestellen. Ja. Das hatte zu neulich. Nee. Doch, echt? An dem Montag war es zu. Doch, am Montag war es zu. Am Montag war es zu. Ach, krass. Vielleicht Personalengpass. Jetzt ist gerade so ein Dude. Der Entry. Ja. Grüße gehen raus. Ah, alter Kollege von mir, ja. Ah, okay. Ja, der war ja früher unten in einem Kaffeebar dann, oder? Genau, der Kaffeebar und ist jetzt eigentlich im, wie heißt das, Kaffee in der UB? Lipresso. Lipresso. Ja, da schafft er eigentlich. Und früher auch in der Mensa war. Okay, Veteran. Ja. Und Veteran ist wirklich ein Veteran. Ist wirklich ein Veteran. Ja. Und korrekter Typ, also Grüße an ihn. Lisa, wie bist du eigentlich auf unseren Podcast gekommen? Du bist ja, kann man sagen, Hörerin? Ja. Darf man das Hörerin so sagen? Hörerin bin ich, ja. Wie bist du darauf gekommen? Das kann ich euch tatsächlich gar nicht mehr sagen. So lange ist das schon her. Ja, ja, tatsächlich. Seitdem ist viel passiert. Nee, ich meine tatsächlich, weil ich durchaus auch sehr viel Spotify eben höre, dass mir das angezeigt wurde als Vorschlag. Wow. Wirklich? Crazy. Eventuell. Das ist ja abgefahren. Tja. Dann ansonsten hat sich unser vierstelliges Werbebudget doch gelohnt. Wir haben gedacht, das bringt nichts. Aber hallo. Ja, kann das so gewesen sein? Also ich kann es eigentlich mir fast nicht vorstellen, weil, obwohl ich kenne Spotify, ich weiß nicht, wie Spotify funktioniert, aber wo kriegt man da Podcast? Also ich habe noch nie einen Podcast vorgeschlagen bekommen von Spotify. Doch, man kann auf, wenn man auf Suche klickt und dann was, irgendwie entdecken, gibt es einen extra Button. Ah, ja. Und ja, dann schlagen die dir Musik, Alben, Künstler und Podcasts. Ja, vielleicht war das da gerade in unserer Hochphase, wo wir mal kurz so einen Peak hatten und Spotify hat gedacht, das schlägt er jetzt mal allen Freiburgern vor. Ja. Aber das habe ich jetzt noch nie gehört, dass es jemand tatsächlich von Spotify vorgeschlagen bekommen hat. Und da ich meine nämlich tatsächlich, die eure Aufkleber habe ich danach erst dann in der Stadt wahrgenommen. Ja, das ist haben wir, glaube ich, auch erst. Unsere Fans haben. Ja, das ist schon den Auftrag. Das ist vielleicht den Auftrag gegeben. Genau, ja. Aber ich habe in dieser Corona-Mensa-freien Zeit habe ich mich schon gefreut. Es war immer so unser Sonntagabendritual. Zuerst Tatort schön. Und dann. Ich dachte gerade, ich wollte gerade sagen, dass wir den Tatort verdrängen. Nee, es war tatsächlich zuerst Tatort und dann Podcast hören. Hm, gut. Das freut uns sehr. Und es ehrt uns auch. Was hast du von unseren Gerichten gehalten, die wir nachgekocht haben? Ja, fand ich eine gute Idee. Haben die denn geschmeckt? Ich habe nicht mitgekocht, ich habe nur gehört. Ja. Aber fand ich eine gute Idee, haben wir auch so gemacht. In der Zeit, ja. Habt ihr das auch gemacht? Ich habe nie zu Hause tatsächlich Spätzle mit Linsen gekocht. Okay. Und das war so ein Mensa-Essen, wo ich gesagt habe, das brauche ich in der Mensa-freien Zeit einmal zu Hause. Bist du ein großer Fan von Linsen mit Spätzle? Ja, seit ich in der Mensa arbeite schon. Ja, ich habe auch. Vorher tatsächlich, also das gab es auch bei uns nicht. Genauso wie eure, wie hieß ihr nochmal, Junior-Gäste? Ja, Junior. Genau, mit diesem Milchreis-Phänomen. Mhm. Das ist bei mir genau das Gleiche. Das gab es zu Hause nicht. Ah. Und dann, ja. Genau. Okay, das haben. Ja. Interessant. Ich muss auch gestehen, als eigentlich ja hier Schwaben, Dude, kein besseres Wort eingefallen. Könnte man ja meinen, ich bin mit Linsen und Spätzle aufgezogen, aber es war auch nicht so, das gab es für uns auch nicht. Nein, nicht bei Linsen und Karat. Und eigentlich habe ich es auch nicht gemocht, aber in der Mensa habe ich es geschätzt, wirklich sogar lieben gelernt. Das hätte ich jetzt aber absolut anders eingeschätzt bei dir. Du warst schon in so einem Haushalt aufgewachsen, wo es das einmal die Woche gab. Mein Linsen Vater hat es auch immer gescheut. Ah, okay. Und hat es dann aber auch jetzt auf die älteren auf die alten Tage, auf Tage noch wird schätzen man halt doch weiser. Aber ich habe es tatsächlich vor ihm dann cool gefunden. Und zwar wegen der Mensa. Ja. Also, das ist auch gut gemacht. Machen sie auch gut, ja. Was nur mir fehlt, ist der Senf. Senf. Was mir nur fehlt, würde ich eigentlich sagen. Ja, ich hätte gern so einen schönen großen Batzen Senf dazu. Echt, ist so wegen dieser Würstchen, ja. Aber gab es das nicht auch zu manchen Gerichten, dass es oben beim schnellen Teller, meine ich, da stand dann immer, wie beim Milchreis, dieser Zimtzucker, stand da so eine große Schüssel Senf, oder nicht? Habe ich auch schon mal gesehen, aber es steht eine... Ich meine, das wäre Kartoffelsalat mit Würstchen gewesen. Der Kanne mit Essig steht auf jeden Fall da. Ja. Das habe ich noch nie und den Senf, die Senf... Body, habe ich auch schon gesehen mal, aber das war ein Handbein an anderen Essen. Ja, eben, ich meine Kartoffelsalat. Kann gut sein, kann gut sein. Ja. Kann ich mich dran rühren. Das wäre natürlich stark. Kann aber jetzt muss ich mir den Schalt jetzt gerade nicht machen. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt, also das finde ich auch ein bisschen schwierig alles im Moment. Mit diesem ganzen Selbstbedienungsstation quasi. Ja, oder du musst es mitnehmen. Ja. Ketchup, Senf, Mayo. Das ist ein Alter dabei. So ein kleines Täschchen. Bauchtaschen sind gerade voll im Trend, kannst du da reinstecken und dann. Bauchtasche ist schräg. Das war ein Triggerwort. Ich würde erst sagen, Bauchtasche ist Mate, oder? Bauchtasche ist Typ Mate, würde ich sagen. Eher Typ Mate. Ich hätte es gesagt, bei Typ Mate und Typ Fredo gibt es ganz große Überschneidungspunkte. Na, würde ich nicht sagen. Ich finde, Typ Fredo trägt Sonnenbrille auch indoor. Nein. Würde ich mal sagen. Ja. Die tragen auch und so Sonnenbrille mit so Kordeln. Ich. Nee, habe ich noch nie gesehen. Ich würde eher sagen, Fredo hat überwiegend mehr Hemden an, wenn es dann Männer sind. Ah, ja, okay. Aber auch weite Hemden mehr, oder? Nee. Nicht? Mm-mm. Schon anliegend. Ja. Und Polohemden? Auch, muss man leider, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, das ist leider die gleiche Kategorie. Und Bootsschuhe. Ah, okay, ich hatte gerade was anderes im Kopf als Segelschuhe. Weil Typ Fredo. Ja, ich glaube, du hattest ein anderes. Ich hatte gerade Typ Martin. Du hast Typ Martin mit Typ mit Fredo. Und es gibt auch, es gibt auch diese. Also ja, ich meine. In der Mensa gibt es alles. Ja, in der Mensa gibt es alles. Das ist richtig. Das ist ja nicht. Ja. Und wie war denn die Zeit, außer dass du unseren Podcast vielleicht noch mehr gehört hast als davor, während es eben die Mensa zu war. Ja. Tja. Warst du dann zum Zuhausesein verdammt? Mhm. So wie die meisten anderen auch. Also jetzt nicht nur Mensa-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern. Genau, nee, war zu und ja, da musste man halt gucken, was man so macht. Ja. Stimmt es eigentlich, dass das Kochteam gewechselt hat mal in der Rempertstraße mit dem im Institutsviertel? Das stimmt nicht. Also nicht so richtig. Nicht so richtig? Nee, da waren tatsächlich, war dann mal, während der Woche waren ein oder zwei aus der anderen Mensa da. Und sonst war es schon unser Team. Hat unser Informant da versagt. Ja. Das dachte ich nämlich damals schon. Weil da habe ich schon gedacht, jetzt muss ich eine E-Mail schreiben. Hast du es mal probiert an die anderen? Nee. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass Leute probiert haben. Ich meine, die gibt es seit 2 Wochen, wir haben schon Fanpost bekommen. Ja, und die andere hat nicht funktioniert, oder was? Die haben wir nie angerichtet. Oh, jetzt haben wir es ja verraten. Na wie? Na gut, ich meine, da hätte man ja draufkommen können, gell? Der Name war ja Programm. Schon ein bisschen. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die alte E-Mail heißt. Ich weiß sie noch, ja. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wie die neue E-Mail heißt, weil die bei so einem absurden Provider ist. Aber es war scheinbar ist es doch nicht so schwer, sich zu merken, nachdem ihr mich letztes Mal unterbrochen habt, hat sich das einer gemerkt. Ich habe es in die Folgenbeschreibung geschrieben. Ich glaube, das war. Ach so, okay. Das E-Mail in der Bio. Ja. Okay, deswegen haben wir dich unterbrochen die ganze Zeit, oder? Ach so, ja. Und dann den Fehler wieder gut gemacht, ausgebügelt. Ja, ja. Okay. Während du das buchstabiert hast, haben wir die ganze Zeit gesagt, dass wir es reinschreiben. Hast du uns mal nicht zugehört. Weil es so schwer war, das zu buchstabieren. Ja, ja. Genau. Also, pinksauce@tutanuka. Ich hatte auch gesagt. Das steht in der Beschreibung. .org oder? .de. Ich hätte was anderes gemacht. Ich wollte es simpel halten. Ja. Okay. Wisst ihr Bescheid? Tutanuka. Richtig? Vielleicht ist es auch ein ASMR-Wort. Probier's mal aus. Ja. Lass ausprobieren. Ja, mach probier's mal. Wir haben Grinsen. Tutanuka. War nicht schlecht, würde ich sagen. zu viele. Tee. Zu viele harte Laute, gell? Ist eigentlich ein Plosiv. Ja. Oder ist ein Stop? Zu lang her, gell? Naja, alveolarer Stop. Ich sehe nur Macaroni. Zettel. Okay. Ja, deshalb konnte ich da jetzt gerade nicht folgen. Gut. Sind wir gerade am Fadeout schon? Oder? Das würde ich schon fast so sagen, oder? Habt ihr noch. Es driftet gerade so ab in Privatgespräch, habe ich es gefühlt. Ja, das ist ein großes Privatgespräch. Ich habe nur eine Frage mir notiert. Ja. Wann wird denn so das Team über Neuheiten informiert? Aber Neuheiten quasi so neue Gerichte. So. Wenn es jetzt nächste Woche was Neues gibt oder übernächste so. Nee. Wann kommt da die Info? Oder kommt da gar keine Info? Die wird über uns informiert. Danke. Das war ja die perfekte Startvorlage für diese schöne Antwort. Sorry. Nee, war perfekt. Ist schon in Ordnung. Tatsächlich, also bei uns werden die Essenspläne für die laufende Woche am Montag verteilt. oder ausgehängt. Kriegt man die in Print? Nee, bei uns gibt es Stationen in der Küche verschiedene. Okay. Also hinten an diesem Gewürzregal, wo ihr vielleicht auch vorbeigegangen seid. Da waren wir nicht. Da. Gewürzregal. Oh, da haben wir gesehen. Haben wir gesehen. Also direkt neben dem Pfannen, das ganze. So, die großen. Die ganze Wand. Tonnisch da stand. Ah, okay, hab ich. Ja. Glutamat. Nein, das stand kein Glutamat. Aber das ist ein aller Insider-Joke. Ach so. Aus Hopp. Ja, ja, aus Dettingen, bitte. Aus Dettingen, ja. Okay. Ja, also da gibt es dann okay. Den Plan. Den Plan, der hängt dann aus, genau, oder wird ausgehängt montags. Okay. Und denkt man sich immer, was hat er sich da wieder gedacht? Manchmal denkt man sich das schon, ja. Aber das denken wir uns ja auch. Ja, aber ja, also es ist jetzt, glaube ich, eher sehr, sehr selten, dass ich mir denke, ups, das nee. Klingt komisch. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja, wenn es ja schon oft, wenn es nach nichts klingt, liefert es manchmal total, dann klingt es total fancy und es ist so, Das heißt, man weiß ja nicht, wo man dran ist. Mhm. Deshalb hat man dann, glaube ich, keine Erwartungen mehr auch und geht dann einfach ganz entspannt an die Sache ran. Und Erwartungen habe ich eigentlich meistens schlecht, weil wie gesagt, ich bin am Montag jetzt gegangen auf diesen Fried Tofu und hatte so Bock drauf, weil das so lecker war das letzte Mal und wurde herb enttäuscht. Ist aber konsequent Fried Tofu. Ja, auf jeden Fall. Und von diesem Börek mit Spinat habe ich gar nichts erwartet und wurde dann so überrascht, dass es quasi meinen Tag erhellt hat. Das ist schon schön. Mhm. Ja, Gutes kann so einfach sein. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja, dann nehmen wir das doch einfach. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das ist der Folgentitel. Da ist er wieder. Gut, das kann so einfach sein. Jawohl, das okay. Hast du jetzt in deinem CV auch stehen. Danke. Okay, ja, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Ja, sag ja, schön, mal, dass ich kommen durfte. Jederzeit wieder gerne. Ja. Dann, habt eine gute Woche. Ciao. Haut rein. Viel Spaß.